Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit DJ Bezos. Heimspiel. Thank you.

Heimspiel. dein DJ on Air? Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Bezos. We'll be right back. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Richtung. Dein Stil. Zeig's uns. Und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Bezos. We'll be right back. forget Facebook. Don't start Shazam. Delete TikTok and Instagram. Don't be a slave. And don't be blind. Then come to rave. Release your mind. Forget Facebook. Don't start Shazam. Sputnik Heimspiel.